Ich bin dein einziges Geschenk. Ertrage deinen selbstgewählten Wochenstress. Trink dein Blut vom Handgelenk. Und esse dein bittersüß Erbrochenes. Trost, wo nicht zu trösten war. Wut, wo Wut berechtigt ist. Grün lackiert und sonnenklar. Schwarz schattiert und ungewiss. Der Abend bricht ein und dreht sich im Kreis. Löscht den Lichtschein und schwärzgraues Weiß. Ich, egomanisch. Und instabil. Der Bach ist ruhig und gestillt. Tiefe Wasser sind das Ziel. Der Abend bricht ein und dreht sich im Kreis. Löscht den Lichtschein und schwärzgraues Weiß. Ich. Egomanisch depressiv, tanzen schizophren. Wer hochfliegt, der fällt auch tief, fällt und muss nicht gehen, trotzdem bequem. Ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht. Nein, kein Stück. Ich brauche niemanden mehr. Ich brauche dich nicht. Nein, kein Stück, dich auch nicht. Ich brauche niemanden mehr.